Überall Krisenherde, überall auf dieser Erde. Überall Menschen, die anderen Menschen den Krieg erklären. Überall Maschinengewehre, Menschen töten aus schierem Hass. Gier nach Macht, Profite, Rache und Familienehre. Lieber sterben, als jemandem verzeihen. Ein Kreislauf der Vergeltung zwischen vehementen Feinden. Lieber lebenslänglich leiden, als einmal Frieden zu schließen. Was nur Profit heißt für die, die an den Kriegen verdienen. All die Waffenlieferanten, die zwei Seiten bedienen und Shampoos trinken, vor dessen Preis man sich paar Yachten mieten kann. Präsidenten sind nur Marionetten, die wahren Lieder ziehen im Hintergrund die Fäden wie Hafenspieler. Sie beten zu Jesus Christus, doch leben in Egoismus. Überwachungsstaat durch Pseudokrieg gegen den Terrorismus. Die Gewalt nimmt ihren Lauf unter dem zufriedenen Blick des allsehenden Auges. MWO, Camouflage, Landstreckenraketen, eine mächtige Minderheit, der Schandfleck des Planeten. Wir können ankämpfen dagegen, doch unsere Zeit ist wie ein Stückchen Eis, das auf der Handfläche zergeht. Bis unsere Seele zu Gott aufsteigt, hassen wir Scheiß auf geregelte Jobs. Wir werden Entertainer, Rapstars oder Sportler. Bei Morgendämmerung einer New World Order. Sieh diese Menschen, die Gottes Namen missbrauchen. Sie hinterlassen Asche und Rauch im Namen des Glaubens. Die wahren Terroristen hängen Bonzenviertel rum und schnallen ihren Brainwash-Opfern die Bombengürtel um. Predigen von Gott, doch huldigen dem Bösen, während die heiligen Schriften es streng verbieten, Unschuldige zu töten. Das ist Missgunst und Hass nach Mephistos Geschmack. Eine ganze Religion steht unter Terrorismus. Verdacht. Täglich Schusswechsel im Gazastreifen. Dabei könnte der Mann auf der anderen Seite ein Schwager sein. Was hat es für einen Sinn, wenn man im Bürgerkriegsgefecht für irgendwelche Führer die eigenen Brüder niederstreckt? Wir sind Brüder, wir sind Schwestern, Nachkommen von Adam. Ganz egal, ob wir nun Jahwe, Gott oder Allah sagen. Gewalt erzeugt Gewalt, ich schreib es auf und ramme die Spitze meines Stifts in das allsehende Auge. MWO, Camouflage, Landstreckenraketen, eine mächtige Minderheit, der Schandfleck des Planeten. Wir können ankämpfen dagegen, doch unsere Zeit ist wie ein Stückchen Eis, das auf der Handfläche zergeht. Doch bis unsere Seele zu Gott aufsteigt, hassen wir Scheiß auf geregelte Jobs. Wir werden Entertainer, Rapstars oder Sportler. Bei Morgendämmerung einer New World Order. Yeah. Kollege King 2014, Killuminati und an alle Hater, nächstes Mal gibt's wieder Punchlines. God damn, now I'm a grown man. Follow no one, a nigga got my own plan. After the fire comes the rain. After the fire comes the rain. After the fire comes the rain. Illuminati for my mind, soul, and my body. Camouflage, Landstreckenraketen, eine mächtige Minderheit, der Schandfleck des Planeten. Wir können ankämpfen dagegen, doch unsere Zeit ist wie ein Stückchen Eis, das auf der Handfläche zergeht. Doch bis unsere Seele zu Gott aufsteigt, hassen wir Scheiß auf geregelte Jobs. Wir werden Entertainer, Rapstars oder Sportler. Bei Morgendämmerung einer New World Order. Die Welt ist noch nicht gerettet, aber der Widerstand erstarkt.